Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Gut, bei mir ist es jetzt Abend. Wenn Sie das jetzt irgendwann anders hören, ist es natürlich nicht Abend. Egal. Ich befinde mich aktuell in meiner Wohnung. Ich bin also heute nicht unterwegs. Also ich bin schon unterwegs in meiner Wohnung, allerdings nicht draußen. Also ja, gut. Ich habe das Gefühl, egal was ich im Alltag mache, es geht von hinten los. Also es geht hinten los. Also es fängt halt schlecht an, so wie dieser Podcast halt auch schlecht anfängt. Naja, machen wir das Beste drauf. Bringen wir es einfach hinter uns. Oh Gott, okay. Es gibt eine Frau auf Instagram, die eine wunderbare Wohnung hat. Eine wirklich schöne Wohnung mit ganz vielen Pflanzen. Und das Profil habe ich einer Freundin von mir gezeigt, Julia. Und dann habe ich so gesagt, oh, guck mal, Mensch, die hat so viele schöne Pflanzen und oh, das hätte ich auch gerne, aber ich habe halt nicht so einen grünen Daumen und bei mir stirbt jede Pflanze gefühlt nach 5 Minuten und naja. Und dann hat sie gesagt, wieso? Also die Pflanzen, die sie da hat, die sind doch alle dickblättrig und leicht zu pflegen. Und ich so, was bedeutet denn dickblättrig? Und dann meinte sie so, naja, dickblättrig sind Pflanzen, die leicht zu pflegen sind oder die jetzt, sage ich mal, nicht so viel Aufwand brauchen. Ah, siehst du, wenn du mal auf dieses Foto guckst, das siehst du. Aha, okay, dickblättrig, okay. Da habe ich mich gefragt, wie dick ein Blatt sein muss, damit man es dickblättrig bezeichnet. Egal. Und dann meinte Julia heute zu mir, du holst dir eine Pflanze heute. Heute holst du dir eine Pflanze. Ich so, okay, gut. Ich belohne mich mit einer Pflanze. Also bin ich in das Blumengeschäft gegangen und habe auch eine dickblättrige Pflanze gefunden, die mir auch gefallen hat, ne? Und dann kam die Verkäuferin auf mich zu und fragte so, na, kann ich Ihnen helfen? Wie kann ich Ihnen helfen? Und dann sagte ich so, ja. So, heute bin ich nicht unterwegs. Heute befinde ich mich aktuell hier und zu diesem Zeitpunkt in meiner Wohnung. Gut, ich bin schon unterwegs in meiner Wohnung, aber jetzt nicht draußen. Also, ach, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, egal, was ich im Alltag mache, es geht nach hinten los. Und zwar, ja, wie erkläre ich das jetzt? Es gibt auf Instagram, eine Frau, die ein ganz tolles Profil hat und die hat eine tolle Wohnung und die hat lauter tolle Sachen und eben auch Pflanzen. Viele Pflanzen. Sehr, sehr schöne Pflanzen. Unfassbar schöne Pflanzen. Und das Profil habe ich heute einer Freundin gezeigt, Julia. Und dann habe ich von den Pflanzen geschwärmt und was weiß ich nie. Und dann meinte sie so, ja, aber die sind ja auch sehr leicht zu pflegen, die Pflanzen, die sie da hat. Und ich so, woran siehst du das? Naja, die sind dickblättrig. Und dann habe ich so gemeint, das erkennst du. Das erkennst du auf einem Foto, dass die dickblättrig sind. Ja, klar. Und